Wahnsinn, mag er dich, nennt man das? Erkennt deutlich, was keinen Widerhall hat im Geist der anderen. Dass sein überraschendes Übel nur ein nervöser Anfall war. Aber in mir hat dies alles Widerhall, der sich schneller hätte beenden lassen, hätte man ihn besser verstanden. Und ich fühle in noch tieferen Tiefen des Geistes Antwort darauf hallen, als bloß im Begriff auch nur geahnt, was sein Inneres beruht. Ist's doch in meiner Seele wie im Donnergewitter. Allein dies ist bei Herrn Richards nicht der Fall. Er ist ein Hypochonder. Ein Widerhall wecket den Der Schumanns Seelenadel nicht so wohl versteht, als ihn für ein Zeichen seiner Krankheit annimmt. Und so wird das Gesagte vom Wahnsinnigen ewig mir in der Seele widerhallen. Mitteilung des Geheimen Sanitätsrats Dr. Richard in Wendelich bei Bonn. Recht gerne spreche ich Ihren Wunsch über das Wesen der Krankheit und die Todesart Robert Schumanns, von mir einige Mitteilungen zu erhalten. Am zweckmäßigsten werde ich dabei von dem Befunde bei Obduktion der Leiche. Sektionsbericht von Dr. Hauptergebnisse der Professor der Anatomie für Zoologie in Tübingen. Es wird nicht uninteressant sein, Hörer in Stark, ohne dass er etwas geklagt hat, sind die transversalen schwerischen Transversionen der vier Schädelknochen waren ziemlich dick, funktionieren nicht mehr. Die Schädelhöhle geräumig, besonders breit. An Abnormationen ist ein Töchter auf der Basis der Lahn, die waren sehr stark. Die Hirnhäute in unveränderten Gästen, kein Füllung aller Blutgefäße. Glandula pinealis hatte ihre gewöhnliche Größe und Farbe drittens an derselben Verdickung eines Entartet. Thank you. Meister Klopp Franz nicht gelungen. Amen.